So spricht Jahwe zu seinem Gesalbten, zu Cyrus, dessen Rechte ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzutreten und die Hüften von Königen zu entgürten, dass sich die Türen vor ihm auftun und die Tore nicht verschlossen bleiben. Ich werde vor dir hergehen und das Höckerichte ebnen. Erne Türen will ich zertrümmern und eiserne Riegel zerhauen und will dir die im Dunkel lagernden Schätze geben und tief versteckte Reichtümer dir auftun, damit du erkennest, dass ich, Jahwe, es bin, der dich bei deinem Namen ruft, der Gott Israels. Um meines Knechtes Jakobs und um Israels, meines Erwählten, willen rief ich dich bei deinem Namen, belegte dich mit Schmeichelnamen, ohne dass du mich noch kanntest. Ich bin Jahwe, und keiner sonst, und außer mir gibt es keinen Gott. Ich gürtete dich, ohne dass du mich noch kannest, damit sie erkennen sollten da, wo die Sonne aufgeht und wo sie untergeht, dass es niemanden gibt außer mir. Ich bin Jahwe, und keiner sonst, der das Licht bildet und Finsternis schafft, der Heil wirkt und Unheil schafft. Ich, Jahwe, bin's, der alles dies bewirkt. Träufle, o Himmel, droben, und aus den Wolken möge Recht rieseln. Die Erde tue sich auf und trage reichlich Heil und lasse Gerechtigkeit zumal hervorsprossen. Ich, Jahwe, habe es geschaffen. Hadert wohl ein Gefäß mit seinem Bildner, eine Scherbe mit dem Werkmeister in Tonerde? Sagt wohl der Ton zu seinem Bildner, was machst du? Oder zu dem, der mit ihm arbeitet, du hast ja keine Hände. Sagt wohl jemand zum Vater, warum zeugst du? Und zu dessen Weibe, warum kreisest du? So spricht Jahwe, der Heilige Israels, und der es gebildet, nach dem Zukünftigen fragt mich und in Betreff meiner Söhne und des Werks meiner Hände lasst mich sorgen. Ich habe die Erde gemacht und die Menschen auf ihr geschaffen, meine Hände haben den Himmel ausgespannt und all ihr Heer habe ich beordert. Ich habe ihn erweckt, wie es recht war, und alle seine Wege will ich ebnen, er wird meine Stadt aufbauen und meine Gefangenen loslassen, nicht um einen Kaufpreis und nicht um ein Gegengeschenk, spricht Jahwe der Herrscher. So spricht Jahwe, der Erwerb Ägyptens und der Handelsertrag von Kusch und Sisebeiten, die hochgewachsenen Männer, auf dich werde sie übergehen und dir angehören, in Fesseln werden sie dir nachfolgen. Und sie werden vor dir niederfallen und dich anflehen, nur in dir ist Gott und außerdem gibt es keine Gottheit weiter. Fürwahr, du bist ein verborgener Gott, Gott Israels, ein Erretter. Zu Schanden werden sie alle und tief beschämt, insgesamt wandeln sie in Schmach dahin, die Götzenverfertiger. Israel jedoch ist durch Jahwe gerettet zu ewigem Heil, ihr sollt nicht mehr zu Schanden noch beschämt werden in alle Ewigkeit. Denn so spricht Jahwe, der Schöpfer des Himmels, er ist der alleinige Gott, der Bildner der Erde und ihr Verfertiger, er hat sie hergestellt, nicht zu einer Einöde hat er sie geschaffen, sondern dass sie bewohnt werde, hat er sie gebildet, ich bin Jahwe und keiner sonst. Nicht im Verborgenen habe ich geredet, an einer Stätte finstern Landes, noch habe ich zu den Nachkommen Jakobs gesagt, umsonst suchet mich. Ich, Jahwe, rede Richtiges, verkündige Wahrhaftiges. Versammelt euch und kommt herbei, tretet allesamt heran, die ihr den Heiden entronnen seid, ohne Einsicht sind, die sich schleppen mit ihren hölzernen Bildern und die beten zu einem Gotte, der nicht erretten kann. Tut kund und liegt da. Ja, beratschlagen mögen sie miteinander, wer hat dies schon vor Alters verkündigt, vor längstes kundgetan? War ich, Jahwe, es nicht. Und keiner sonst ist Gott außer mir, einen wahrhaftigen und hilfreichen Gott gibt es nicht außer mir. Wendet euch zu mir und lasst euch erretten, all ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Bei mir selbst habe ich geschworen, Wahrhaftiges ist aus meinem Munde hervorgegangen, ein Wort, das nicht rückgängig werden soll, mir soll sich beugen jedes Knie, mir soll schwören jede Zunge. Nur bei Jahwe soll man sprechen, gibt es Heilserweisungen. Und Kraft, zu ihm werden kommen und schämen werden sich müssen alle, die wider ihn entbrannt sind, in Jahwe werden gerechtfertigt und seiner werden sich zu rühmen haben alle Nachkommen Israels.